Straßenkritik. Mein Name ist Jonas und das letzte Buch, das ich gelesen habe, ist Bowie, eine Biografie von Mark Spitz. Ich habe das Buch gelesen, weil ich ein riesiger David Bowie-Fan bin und dieses Buch ist wirklich umfangreich recherchiert. Es gibt teilweise Anekdoten, die ich nirgendwo anders gelesen habe, und weil der Autor nämlich auch ein David Bowie-Fan ist, war es für mich als quasi Fanboy der perfekte Einstieg. In Hannover liest Jonas die David Bowie-Biografie von Mark Spitz, übersetzt von Sonja Kerkhoff. Im Edel-Verlag ist das Buch erschienen. Es hat 560 Seiten und kostet 14,95 Euro.